Mademoiselle Molière von Jean Anouilh. Aus dem Französischen übertragen von Franz Geiger. Funkbearbeitung Alfred Happ. In den Hauptrollen hören Sie als Jean-Baptiste Molière Hans-Dieter Zeidler, Madeleine Béjart, Rosemarie Gerstenberg, Armanda Béjart, Gustl Halenke, Regie Matthias Neumann. Bitte sehr. Ich hole sofort die Schwester Wirtschafterin. Vielen Dank. Wisch dir sofort das Lippenrot ab, Madeleine. Welches Lippenrot? Ich habe es schon längst abgewischt. Aber in der Kutsche hast du wieder welches aufgelegt. Habe ich keins mehr im Gesicht? Eine so fromme Frau. Wie sollte die auf solche Gedanken kommen? Sieh dich vor bei frommen Frauen. Die merken alles. Sag mal, sehe ich wirklich nicht zu sehr nach Schauspieler aus? Hm? Ein junger Notar. Als hättest du einen Sonnenschirm verschluckt. Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, genannt Molière, der Possenreißer, der bald ein berühmter Mann sein wird. Wenn du deine Leichenbittermine sehen könntest. Wenn ich den Hans Wursten spiele, dann spiele ich den Hans Wursten. Aber wenn ich ein Kloster besuche, dann besuche ich ein Kloster. Du bist eben ein sehr guter Schauspieler. Die Einzige, die immer wieder daran zweifelt, bist du. Nein, aber ich sehe dich lieber im komischen Fach, das habe ich dir oft genug gesagt. Aber Madeleine, du musst doch zugeben, wenn ich im Cid an diese Stelle komme, bis in meines Herzens tiefsten Grund.